Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Wir haben heute wieder, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag eine ganz offene Sendung für alle eure Themen, über die ihr euch sehr gerne mit mir unterhalten wollt. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, wie immer, kostenfrei und live hier in Köln 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier jetzt zu unterhalten? Frage an Detlef, 32 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hey, hallo. Detlef, dein Thema. Ja, ich hatte im letzten Jahr schon mal bei dir angerufen. Sag los. Und das war zum Thema damals geheime Träume. Mhm. Und ich hatte dir damals gesagt, dass ich einen geheimen Traum habe oder einen Wunsch habe. Und zwar zum Vorspiel beim Sex eine gegenseitige Ganzkörperrasur. Ja, eine und gegenseitige Ganzkörperrasur, ja. Genau, ja. Und teilweise auch durch deine Sendung, da das jemand gesehen hat, habe ich jemanden kennengelernt, eine Partnerin, mhm, mit der ich das also tatsächlich habe durchführen. Wie, Moment, die hat das hier in der Sendung gehört, dass du, genau, das gesagt hast? Ja, genau. Und du hast irgendwann zu ihr gesagt, ich war mal bei Domian, und dann hat sie gesagt, Mensch, du warst das mit der Ganzkörperrasur? Ja, genau. Ehrlich? Genau. So wollen wir das, das gefällt mir gut. Ja, und dann? Das war also ganz toll gewesen. Also, ja, wir haben uns dann irgendwann nach einer Zeit lang bei mir getroffen. War das denn die erste Nacht, die ihr miteinander verbracht habt? Gleich mit Ganzkörper? Nein, nicht die erste Nacht. Ja. Haben uns dann darüber unterhalten, und das war dann das zweite oder dritte Mal dann. Mhm. Bist du denn jemand, der sehr stark behaart ist? Ja, doch, eigentlich ja. Also Brusthaare, gutes Beinhaar? Ja. Auf den Armen Haare? Ja. So, wie hat denn dann diese Ganzkörperrasur funktioniert? Wie ging das ab? Ja, wir haben halt da ja Ganzkörper, das heißt also auch das Haupthaar auch. Das Haupthaar auch? Ja. Inklusive auch hier Augenbrauen und sowas? Ja. Ah ja. Komplett. Schade, dass du kein Bildtelefon hast. Du siehst, du müsstest dich jetzt für uns natürlich komplett ausziehen. Das hat dann deine Partnerin bei dir alles, genau, gemacht? Also erst sie bei mir. Ja. Und danach ich dann halt bei ihr. Nun stelle ich mir vor, dass das eine sehr aufwendige Aktion ist. Hat das dann irgendwas mit Erotik und Sex noch zu tun? Doch ja, es war also schon diese Ganzkörper, also schon unheimlich erotisch durch, mhm, den Körperkontakt, den man, mhm, dabei dann ja auch hat. Und ohne Haare ist halt der Körperkontakt noch wesentlich. Das ist klar, ja. Dann noch. Natürlich. Also, ist sie denn auch stark behaart gewesen? Es ging. Also, also sie hatte mehr mit dir zu tun, als du, ja, mit ihr. Ja, sie hatte halt, was sie halt gehabt hat, war relativ langes Kopfhaar. Mhm. Dann, das ist ja schon ein abgefahrenes Bild. Dann seid ihr beide vollkommen nackt, mhm, ohne Haare. Genau. Ohne Kopfhaare. Die Wimpern sind dran geblieben, ne? Ja. Ja. Und das ist bis heute so? Nee, also jetzt inzwischen sind bei mir die Haare wieder etwas, ja, länger, aber ihr also wohl auch. Wir, ja, sind leider nicht mehr zusammen. Ach so. Da leider jemand dazwischen gefunkt hat. So ist es manchmal im Leben. Das war dann ein bisschen Pech, aber. Wie lange hat denn diese Rasiererei gegenseitig gedauert? Also insgesamt waren es ungefähr 2,5, 3 Stunden. Hätte ich jetzt fast auch so getippt. Mhm. Und dann ging richtig Rambazamba. Genau, dann ging die Post ab. Die Post ab. Genau. Und nichts brannte und zwickte oder so, es war richtig gut. Wie hat sie es gemacht? Oder wie hast du es gemacht? Ja, also oben, also erstmal soweit alles mit dem Langerschneider vom, mhm, Rasierapparat erstmal gekürzt. Mhm. Und danach dann halt nass halt. Nass. Auch im Intimbereich alles schön nass wegrasiert. Genau. Ja. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? Wir waren fast 4 Monate zusammen. Naja, ist doch auch eine ganz schöne Zeit. Doch, ja. Ihr habt euch auf jeden Fall genießen können, so ganz ohne Haare geht's. Genau. Mhm. Also der Traum ist in Erfüllung gegangen, den du hier geäußert hast, und diese Frau, mit der du es gemacht hast, die hat diese Sendung auch gehört. Genau. Das ist ja wie im Märchen alles. Ja, also es hat mich also auch gewundert. Und sie sagte halt, dieser Traum war bei ihr halt auch schon irgendwann mal gekommen, mhm, gewesen. Aber sie hatte halt irgendwo, wie ich, nie den Mut gehabt, das wirklich auszuleben. Sprießen bei dir jetzt im Moment die Haare wieder überall? Ja. Auch im Intimbereich? Im Moment wieder, ja. Ja, und das soll auch dann mal so bleiben, die nächste Zeit? Schauen wir mal. Schauen wir mal. War ein Experiment, aber auf jeden Fall ein interessantes Experiment, genau, ne? Glaube ich, genau. Ja. Danke für die Rückmeldung. Alles klar. Danke für den Anruf und okay, vielleicht ergibt sich das ja nochmal mit Herrn Tienhaus. Ja, wer weiß. Tschüss. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, ganz, ganz kostenfrei, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin gespannt auf Dennis oder Denise. Dennis, ne? 20. Ja, hallo. Nee, Dennis war schon richtig. Dennis, ein Mann. Ja, genau. Das ist immer bei diesem Namen, da weiß man nie, ob Männchen oder Weibchen. Ja, kommt drauf an. Ein Männchen. Junge, was ist los? Ja, also das ist so, ich muss vorweg sagen, ich bin schwul und ich habe jetzt mein Abi gemacht, also bin voll drin. Mhm. Genau, du bist noch dabei, ne? Die meisten sind noch nicht fertig. Ja. Nein, also vielleicht muss ich noch eine Nachprüfung machen. In was? Kommt drauf an, so wie es aussieht, in Mathe, weil mein Problem ist, ich habe mich in meinem Mathelehrer verliebt. Ach denn, muss es denn sein? Ja, du weißt, Liebe kann man nicht kontrollieren, ne? Ja, muss man aber manchmal. Ja, also das war so, ich habe den schon vor längerem total süß gefunden. Du musst dir vorstellen, der ist 36, mhm, der hat dunkle Haare, braune Augen und immer wenn er lächelt, so süße Grübchen auch. Und total süß wahrscheinlich. Ja, ehrlich. Und wenn der irgendwelche Logarithmen erklärt, bist du hin und weg. Ja, so kann man es wirklich nennen, weil er doch nicht immer so angelächelt, auch in den Pausen auf dem Schulhof oder so. Und ja, lass mich mutmaßen, seitdem du bei ihm Mathe hast, bist du ein Top-Mathe-Schüler, oder? Also ich war recht gut, muss ich schon sagen. Ja, da strengt man sich an und will so die Zuneigung halt auch. Ja, ich habe auch meine Hausaufgaben dann immer gemacht, ja, und auch vorgerechnet. Ja, auf jeden Fall habe ich den mal dann nachher auf einer schwulen Disco wiedergesehen. Ah, er ist also auch homosexuell. Nein, nein. Also er ist bi, hat sich rausgestellt. Ja. Ich war total perplex und habe ihn doch nach langem angesprochen, mhm, und also wir haben auch wirklich dann noch was getrunken so und waren wirklich erstaunt, dass er dann auch bi ist. Und er hat gesagt, also der war verheiratet und hat ein Kind, mhm, und hat dann noch gesagt, dass er bi ist, aber das dürfte auch keiner erfahren. Und habe ich gesagt, ja, eine Krähe kratzt der anderen ja nicht die Augen aus. Mhm. Ich wusste das ja auch nicht, dass das in der Schule so breit getreten wird. Also ihr habt euch nett und intim unterhalten. Ja, und das wurde sogar nachher noch intimer, weil er hat mich dann nach Hause gefahren. Wie bitte? Ja, ich hatte noch was getrunken und weil meine Eltern im Urlaub waren. Er hat dich nach Hause gefahren? Ja. Und dann hast du die berühmte Frage mit dem Kaffee gestellt? Nee, bei mir gibt's immer Tee. Aber echt? Hast du mit hochgenommen? Ja. Und er ist mit hochgekommen? Ja, und zum Tee trinken würde ich mal sagen, jetzt so direkt ist es nicht gekommen. Sondern zu was? Ja, also wir hatten dann noch gut uns unterhalten und ja, wie Männer so sind, ist es nachher auch dann zum Sex gekommen. Also doch dann. Achso, ich dachte, das wäre Tee trinken bedeutete jetzt Sex. Ein Missverständnis. Ja klar, aber bei mir ist es eben Tee, nicht Kaffee. Ja. Also ihr habt keinen Tee getrunken, aber ihr habt miteinander geschlafen. Ja, genau. Hm. Und dann? Ja, und dann war ich natürlich auch überglücklich, weil ich habe den ja auch geliebt. Vielleicht könnte da auch mehr raus werden, obwohl ich wusste, er hat eine Frau, weil er hat gesagt, der hat auch gar nicht mehr so das gute Verhältnis zu seiner Frau, aber er wollte das auch wohl nicht sagen, weil er noch ein Kind hat. Mhm. Wann ist denn diese Sache passiert? Wie lange ist das her? Das ist jetzt ungefähr 4 Monate her. Mhm. Ist denn seitdem noch irgendwas passiert danach? Nein, also passiert ist nichts. In der Schule war es dann schlimm geworden um mich, mhm, weil ich bin dann auch immer hingegangen und vielleicht wollte er nicht, dass das auffällt oder so. Und ist dann richtig grießcremig zu mir geworden. Mhm. Natürlich will er, dass das nicht auffällt. Ist doch logisch. Er riskiert seinen Job. Er riskiert Kopf und Kragen, Dennis. Ja, aber... Nee, nichts aber. Dass er das überhaupt gemacht hat, ist eigentlich schon ein Unding. Das darf er nicht machen. Wenn er auf dich scharf ist, hätte er sich denken können, wartest du noch ein halbes Jahr oder ein paar Monate, dann ist der Junge von der Schule und dann können wir machen, was wir wollen. Aber nicht, während du noch sein Schüler bist. Mhm. Ja, also der hat mich dann noch richtig blöd behandelt in dieser Zeit. Mhm. Also ich musste dann nochmal wieder an die Tafel und du kannst dir vorstellen, dass das für mich auch irgendwie so ein bisschen klar, komisch war. Ja. Wie ist denn im Moment dein Gefühl? Bist du immer noch verknallt in ihn? Ja, also es ist so weit gekommen, dass ich mir schon auch nachts so Gedanken darüber mache und also meine Matheprüfung, ich habe ja schriftlich im Abitur gehabt, die war total blöd gelaufen, weil der saß auch die ganze Zeit vorne und ich habe nichts geschafft. Also ich habe da gesessen und habe gedacht, ja, wenn du jetzt mal eine Frage stellen willst, ich habe mich auch nicht getraut, den anzusprechen oder zu fragen. Mhm. Die schriftliche Prüfung. Genau. Und jetzt steht an, eben, dass du eventuell in die mündliche kommst. Ja. Zu ihm auch. Ja, er wird natürlich dann mir die Fragen stellen. Mhm. Ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht soll ich das jetzt schmeißen, damit ich das ja noch auf dieser Schule... Nein, bist du wahnsinnig. Wie stehst du denn sonst in den anderen Fächern? Ja, also meine Motivation war nach der Mathearbeit voll futsch. Und dann habe ich noch eine deutsch-mündliche Prüfung abgelegt. Da habe ich auch nicht viel gesagt, weil ich habe das zwar gewusst. Gut, aber es kann sein, wenn du dich jetzt anstrengst, dass du durchkommst. Ja, wenn ich mich anstrengen würde, dann hätte ich diese 100 Punkte erreicht. Dennis, du wirst dich ab heute Nacht wirst du dich anstrengen. Was sagst du? Du wirst dich anstrengen. Bilde dir doch überhaupt nicht ein, wenn du jetzt noch ein Jahr da bist, dass du irgendwie besser an diesen Mann rankommst. Habe höchstens die Hoffnung, dass du an den Mann rankommst, wenn du in den verliebt bist. Wenn du nicht mehr auf der Schule bist, sind deine Chancen viel höher, viel größer. Weil er natürlich wahrscheinlich jetzt in einer enormen Zwickmühle ist. Er hat etwas getan, was er eigentlich nicht tun darf. Da ist er noch in einer Beziehung. Das kommt auch noch hinzu. Aber er kommt eben in Teufels Küche und er spielt mit seiner beruflichen Karriere in dem, was er da gemacht hat. Also für dich ganz persönlich reiß dich jetzt am Riemen, Mensch. Sei jetzt kein Waschweib. Ja, und wie soll ich das dann wohl nachher machen? Weil ich möchte ihn ja auch nicht verlieren. Ja, dann kannst du danach, wenn du dein Abitur in der Tasche hast und von der Schule weg bist, dann kannst du dir immer noch eine Strategie überlegen, ihn mal anzusprechen. Ihm zu schreiben, ihn anzurufen, ihn irgendwo abzufangen oder weiß der Teufel was. Ja. Aber jetzt zieh die Sache durch. Du ärgerst dich dumm und dusselig hinterher, wenn du jetzt dein Abitur da schmeißt. Ja. Und das, ich sage dir, es wird die Hölle, das Jahr, wenn du dann nochmal ein Jahr da bist und er dich ein Jahr ignoriert. Ja, das ist auch noch nicht sicher, ob ich dann noch bei ihm Mathe hätte. Aber ja, aber du bist dann in seinem Umfeld, in der Schule, das ist alles nervig und ätzend. Mhm. Du musst jetzt ein Abi haben und raus aus der Schule und dann kann man neu überlegen. Du bist immer noch verknallt in ihn, richtig, ne? Ja, absolut, das ist auch keine Schwärmerei mehr, das ist richtig Liebe, finde ich. Naja. Langsam. Die Liebe muss sich erst entwickeln. Du bist verknallt, sagen wir es so. Ja. Dennis, ich will nichts Negatives hören, dass du durch die Prüfung geflogen bist. Ja, vielleicht melde ich mich ja. Bitte, oder schreib mir mal. Ja, mach ich. Ja? Alles Gute. Darf ich nur ganz kurz zwei liebe Freundinnen grüßen, die das auch von mir wissen, die auch mit mir Mathe haben? Mach mal. Das ist die Nina und die Astrid. Die wollte ich noch ganz lieb grüßen. Und die freuen sich jetzt. Ich weiß nicht, ob die zuhören. Ich glaube nicht. Dennis, reiß dich am Riemen. Ja, mach ich. Okay. Schön, Domian. Tschüss. Tschüss, Dennis. Melanie, 21 Jahre alt. Hi. Ja, hi. Melanie, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, dass ich so gegen 9 Uhr heute Abend einen Schwangerschaftstest gemacht habe und der dann auch leider Gottes positiv war. Und das passt irgendwie gar nicht so, glaube ich, in mein Leben im Moment. Wer ist der Vater? Der Vater ist der feste Freund von mir. Wie lange bist du mit dem zusammen schon? Seit 1,5 Jahren. Mhm. Aber das war überhaupt nicht geplant, sowas? Nee, überhaupt nicht. Ich bin noch in der Ausbildung, gerade in meinem ersten Lehrjahr. Und er hat zwar schon einen festen Job und kann da auch bleiben. Und darf ich fragen, warum ihr nicht verhütet? Ich vertrage die Pille nicht. Mhm. Und es gibt ja so Zeiten, wo man eigentlich sagen kann, da passiert nichts in der Regel. Ja, das ist so das ist die unsicherste Methode. Ja gut, aber es klappt seit 1,5 Jahren und warum soll es nicht weiterklappen, ne? Jetzt hat es nicht geklappt. Ja. Du siehst es ja. Ja. Ist das eine gute Beziehung? Ja. Mhm. Aber ich weiß halt, wie er zu der ganzen Sache so mit Kindern oder mit Zusammenziehen oder so steht. Er ist auch in deinem Alter? Nee, er ist 2 Jahre älter. Mhm. 23. Mhm. Mhm. Ist natürlich auch alles verdammt jung, finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Und er ist halt der Meinung, dass er die Kohle, die er jetzt so verdient, dass er die auch mal für andere Sachen ausgeben könnte, wie für sein Auto oder dies oder jenes. Darüber habt ihr theoretisch schon mal so gesprochen? Rein theoretisch sprechen wir da eigentlich ab und zu mal drüber. Und hast du heute Abend den Schwangerschaftstest gemacht? Ja. Für dich alleine? Und du hast ihm das noch nicht erzählt? Nee, der ist nicht klar. Ich bin jetzt der Erste, der es erfährt? Ah, meine beste Freundin. Die beste Freundin. Was hat die denn gesagt? Na, die sagt, in deinem Alter und ich wüsste schon, was ich machen würde und ich könnte im Moment auch kein Kind gebrauchen, sagt sie. Und ich soll mir das halt überlegen. Mhm. Wohin geht so ganz spontan, emotional heute Abend, so dein Herz? Ja, das ist so schwierig. Also ich liebe Kinder über alles. Das ist nicht das Problem. Mhm. Aber ich meine, ich weiß halt, dass wenn ich jetzt das Kind bekommen sollte und dann mit der Ausbildung, das wird natürlich alles schwerer. Und dann am Wochenende kannst du nicht mehr weg und meine ganzen Hobbys, die ich so habe, die müsste ich dann auch einschränken. Und das Leben ist aber wird sich natürlich egoistisch, oder? Ja, klar. Einerseits ist es egoistisch, andererseits muss man ja auch an sich denken und man muss mit sicher auch im Lot sein, um vielleicht eine gute Mutter wiederum darzustellen. Ja. Ja, also das ist immer so eine Sache. Egoismus ist nicht immer nur negativ, bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Natürlich würde dein ganzes Leben sich umkrempeln. Ja. Und schwierig finde ich auch noch dann, wenn es denn wirklich so ist, dass dein Freund eine solche Auffassung hat, so eine Meinung hat. Könntest du dir vorstellen, dass sogar eure Beziehung da deshalb zu Bruch gehen könnte, wenn du sagst, ich will das haben, er sagt, nein, in meine Lebensplanung passt das noch nicht rein? Ja. Mhm. Aber das soll jetzt nicht der Grund sein. Mhm. Wenn ich es von mir aus persönlich wirklich haben möchte und er sagt, nee, ist nicht, dann soll er gehen, weil dann ist das nicht wert. Melanie, das ist natürlich eine unglaublich schwierige Entscheidung. Und du kannst nicht von mir erwarten, dass ich jetzt sage, behalt's, aber halt's nicht. Nein, das nicht, aber ich wollte halt mal. Ist klar, was ich jetzt machen würde an deiner Stelle ist, du musst jetzt ganz, ganz flott mit deinem Freund darüber reden. Mhm. Ne? Er ist ja nun beteiligt. Ja. Und dann lass noch ein paar Tage vergehen und höre so tief in dich rein wie nur irgend möglich. Und wenn du dann immer noch unsicher bist, dann geht doch zusammen zu einer Beratungsstelle, geht zu Pro Familia. Ja. Lasst euch beraten, dass von allen Seiten das Thema beleuchtet wird. Und dann red vielleicht auch nochmal, hast du zu deinen Eltern guten Draht? Ja, also meine Mama, also wenn wir da so mal drüber geredet haben, dann sagst du auch, auf mich kannst du zählen, ich stehe hinter dir, ich bin zu Hause, ich passe auf das Kind auf, du kannst deine Ausbildung weitermachen, wenn es irgendwann mal passieren sollte. Ich will dir nur sagen, ich sage jetzt zwei Sachen. Einerseits ist natürlich ein Leben immer unendlich wertvoll, das entsteht. Und da darf man nicht leichtfertig mit umgehen und man darf nicht nur noch Lust und Laune sagen, oh, das treibe ich ab, passt mir nicht in Kram im Moment. Das darf man nicht machen. Aber du darfst dir auch nicht etwas aufdrängen lassen von außen. Ne? Dass Leute so eine bestimmte Einstellung haben und sagen, du musst jetzt das Kind austragen. Du musst das für dich höchstens noch zusammen mit deinem Freund ganz, ganz still und in Ruhe letztendlich entscheiden. Ja. Du darfst dir von niemandem etwas aufdrängen lassen. Jo. Also die Zwiegespaltenheit ist mir sehr, sehr, sehr gut vorstellbar, in der du jetzt hängst. Du bist so jung noch, ne? 21. Ja. Du hast noch tausend andere Sachen vor und Pläne und... Klar. Weil ich habe ja auch jetzt nicht so das große Geld, dass ich jetzt sagen könnte, okay, gut, machst du das, aber... Wann hattest du denn so in deinen... Ich meine, man spinnt ja schon mal so. Wann hast du schon mal so gedacht, na, wie alt du sein könntest oder solltest, wenn du dein erstes Kind bekommst? Ja, also von der Vernunft her natürlich erst nach der Ausbildung. Mhm. Ja, und... Ja, eigentlich erst nach der Ausbildung, dass ich dann wirklich auch, dass wir länger zusammen sind, dass das fester ist und dass das jetzt nicht irgendwie nur irgendwie weiterentwickelt durch dieses Kind, das dann vielleicht da ist. Das ist natürlich auch ein Aspekt, ne? Und ich möchte da nicht irgendwie in eine Rolle reinkommen und ihn da irgendwo reinzwängen, wo er auch gar nicht rein möchte und es dann vielleicht doch erstmal tut, aber dann doch geht. Und also ich merke schon, dass du da schon sehr differenziert rangehst. Ja. Rede morgen mit dem Freund. Ja, das muss ich wohl erstmal tun. Ja, und dann seht mal zu, dass ihr vielleicht gemeinsam einen Beratungstermin bekommt. Bald, sehr bald. Okay. Gute Entscheidung wünsche ich dir. Die richtige Entscheidung. Ja, danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. Tschüss. Bärbel, 47 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja, Bärbel, du bist dran. Ja, das ist wunderbar. Ja. Und zwar wollte ich eigentlich mal darüber reden. Ich habe eigentlich von Kindheitstagen an, ich bin blind, ich habe von Kindheitstagen an immer einen Fantasiefreund gehabt, weil ich nie die passende Gesprächspartner für mich hatte. Also, wie meinst du Fantasiefreund? Ja, also eben ein Mensch, der nur in meiner Fantasie, in meinem Leben existiert. Ach so, den du dir so zurechtgeschustert hast. Ja, so ungefähr. Was ist männlicher? Männlicher. Männlich, ja. Und welche Eigenschaften hatte dieser Fantasiemann? Ja, also ich hatte verschiedene. Früher in der Kindheit, da waren es Soldaten, weil ich ein großes Interesse für alles hatte, was mit Bundeswehr und mit Soldaten Ehrlich? Zu tun hatte. Ja. Wie kommt das? Ja, das frage ich mich auch. Also das wusste ich auch damals nicht und das weiß ich heute nicht, aber es war so. Also es war immer so ein strammer Soldat in der Fantasie. Ja, also der wohl noch ein junger Mann war, aber eben schon ein Mann, also kein Kind mehr. Ja. Nicht, der mir so eine Vaterfigur war. Mhm. Und so ist mein heutiger Fantasiefreund auch. Und dann habe ich neben diesem Fantasiefreund auch ein Idol, einen Popstar, von dem ich mich auch nicht lösen möchte. Also mit dem bin ich auch manchmal gedanklich zumindest zugange. Einen realen Popstar? Ja. Wer ist es? Paul McCartney. Paul McCartney? Ja. Was also, das habe ich auch schon mal im Deutschlandfunk erzählt. Paul McCartney ist so ein Mensch, den ich gerne mal in Bezug auf mein Musikmachen zu Rate ziehen würde. Und ich, ehrlich gesagt, in meiner Fantasie berede ich mit ihm auch, beschäftige ich ihn auch als Beratungsstelle, muss so. Ich ehrlich zugeben. Also, dass ich mit dem Lebens- und Sexualfragen praktisch bespreche. Du besprichst Sexualfragen mit Paul McCartney. Hast du denn in der Fantasie auch Sex mit Paul McCartney? In meinen Träumen gelegentlich, aber ja. bei mir geht das aber immer nur so weit, wenn ich mit einem Mann was habe. Also so war das bisher, dass das Äußerste, was man tat, dass das eben ein sich betatschen lassen war. Mhm. Bist du seit deiner Geburt blind? Ja. Ja. Ja. Hast du diese Fantasie, sind diese Fantasiefreunde immer die wichtigsten Freunde gewesen für dich oder hast du auch reale Menschen als Freunde? Reale Menschen kaum. Wie kommt das? Ja, das weiß ich nicht. Also ich wurde in der Blindenschule und auch sonst viel abgelehnt, weil ich eben nicht die Themen drauf hatte, die anderen drauf haben. Nee, also zumindest kaum. Und ich war eben Mensch, der gerne las und der gerne seine Wünsche erzählt. Das tue ich heute auch noch. Wie lebst du denn heute? Bist du berufstätig? Ich bin berufstätig, Was machst ja. du vom Beruf? Ich war 25 Jahre im Schreibdienst und seit 6. November letzten Jahres sitze ich in der Telefonzentrale. In der Telefonzentrale, ja. Und muss ich sagen, da gefällt es mir besser. Ja, und lebst du alleine? An sich ja, aber ich lebe im Haus meiner Eltern. Ich war mal von zu Hause weg, weil ich einem Freund, einem sogenannten, weiß ich heute, einen Gefallen tun wollte, obwohl ich heute weiß, dass mein Inneres sich damals dagegen sträubte, obwohl ich schon 19 Jahre war. Hast du denn mal eine andeutungsweise eine Liebesbeziehung gehabt zu einem Mann? Ja, kann man sagen, aber die ging auch nur bis dahin, was ich vorhin sagte. Fühlst du dich in der Lebenslage, in der du dich jetzt befindest oder schon eigentlich immer befindest, unglücklich? Nein, kann man eigentlich nicht sagen. Also diese Fantasiefreunde, Paul McCartney und dieser... Ja, den Paul McCartney, mit dem möchte ich schon mal Kontakt haben. Und dieser andere, ja, den gibt es ja bisher nur in meiner Fantasie. Wie nennst du den anderen? Kevin. Kevin? Ja. Kevin. Und welche Eigenschaften hat Kevin? Ja, das ist ein ganz ausgeglichener Typ. Wie alt? Ja, vielleicht ungefähr in meinem Alter, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Und der ist vom Beruf Krankenpfleger und lernt wohl auch noch Geburtshelfer. Ja. Und er ist zweisprachig aufgewachsen, eben Deutsch und Englisch. Ja. Das ist ja völlig verrückt. Im Prinzip kreierst du da ja eine Figur wie eine Romanschriftstellerin, ne? Ja, das kann man sagen. Ne? Kann man so sagen. Hast du denn schon mal die Überlegung gehabt oder die Idee, das aufzuschreiben vielleicht? Ja, manchmal bloß in Bezug auf Schreiben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mich dazu kriegen kann. Ich bin in der Beziehung furchtbar träge. Diesen Rat, also du bist nicht der Erste, der mir sowas anrät, überhaupt dann zu schreiben. Und ja, ich bin da immer furchtbar träge in der Beziehung. Und dabei führe ich immer ganz tolle Gespräche, auch über die Tatsache, dass ich mich geniere, da vor ihm Englisch zu sprechen, eben weil er das halt besser kann als ich. Ist er damit aufgewachsen? Redest du mit dem Kevin denn auch richtig laut? Nein, so wunderlich bin ich noch nicht. Aber man kann sagen, dass dir diese beiden Konstrukte, ich nenne jetzt auch mal diese Beziehung in Anführungszeichen zu Paul McCartney, auch mal ein Konstrukt, dass dir diese beiden Konstrukte so eigentlich gut durchs Leben helfen, ne? Doch. Nicht diese Fantasiefreunde und auch Paul McCartney, das sind für mich Hilfsmittel, also das muss ich doch sagen, so um meine Umwelt besser zu ertragen, um besser einsehen zu können, dass ich die Leute nicht ändern kann, dass ich denen nicht sagen kann, Leute, wenn ich da bin, habt ihr diese Themen zu meiden und jene bitte schön zu besprechen. Du redest immer so von Themen, die Themen drauf haben. Was meinst du damit? Ja, also ich kann zum Beispiel solche Klöngruppen nicht ab, wo stets über die Figur gesprochen wird und über Krankheiten. Dann sind die Leute so schwer krank. Ach, wie schlimm. Und wenn eine Feierei ist, wird einer nach dem anderen gekippt. Da, du weißt, was ich dir wünsche? Ich wünsche dir ein paar Sachen. Ich wünsche dir einmal, es wird sehr schwer wahrscheinlich sein, aber vielleicht doch, dass du den Paul McCartney zumindest mal kennenlernst. Gerne. Vielleicht mal die Hand gibst und mal ein paar Worte redest. Ja. Aber ich wünsche dir auch, dass vielleicht in absehbarer Zeit doch auch noch ein realer Mensch-Mann auftaucht. Ja, ich meine, ich habe ja nie einen Mann gewollt, den ich heirate, sondern eben so ein so ein Freund, ja, den ich alles fragen kann, ob es nun Sexsachen sind oder ob es Sterben ist oder oder irgendwas, und der mir auch mal, wenn ich mal ausrasten sollte oder wenn ich Ideen habe, der mir mal sagen könnte, hör mal, so ist das nicht gut, da könnte man doch, versuch's doch mal so und so. Ja, also von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass dir ein solcher Mensch über den Weg läuft. Das wäre natürlich schön. Ich drücke alle Daumen und wünsche dir alles Gute. Ja, ich vielen Dank. Tschüss, Bärbel. Gut. Tschüss. Tschüss, Dorian. Jetzt kommt Kenan. 17 Jahre alt. Hallo, Kenan. Ja, hallo. Ja, Kenan. Ja, ich bin. Ich höre es schon, dass du es bist, ja. Um was geht's denn? Ja, ich bin schwul. Du bist schwul? Ja. Ja. Und, ist ja noch nichts Besonderes. Bitte? Ist ja noch nichts Besonderes. Ja, ich habe Probleme mit meinen Eltern. Wie? Ja, meine Eltern ist Muslim. Ja. Und ja, wir sagen ja, für Muslims ist es nicht wohl gut. Er hat eine Frau, will ich haben. Aber ja, wir haben es rausgekriegt, dass ich schwul bin. Von einer Foto und so, von einem Telefon, einem Brief. Was? Ja. Die haben es rausgekriegt durch ein Foto, im Telefon, einen Brief? Ja, mit Fotos so, mit Männern. Ja, und ich habe Ärger gekriegt, haben sie mich rausgeschmissen. Wie sah denn der Ärger aus? Wie haben die denn da reagiert? Haben die dich geschlagen zum Beispiel auch? Ja, mein Vater hat mich voll geschlagen. Ich habe blauen Fleck überall. Ja. Kindern, du musst bitte deinen Fernseher oder dein Radio ganz leise drehen. Ich höre irgendwie so einen Hall im Hintergrund. Sonst können wir nicht gut reden. Fernsehen an. Ja, eben. Du sollst bitte den Ton runterschrauben. Ja, okay. So, dann gab es also richtig Randale zu Hause. Ja. Und dann? Dann haben sie mich rausgeschmissen. Du bist ja erst 17 Jahre alt. Wann war das? Wann bist du rausgeschmissen worden? Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, also ganz frisch ist das ja. Noch. Was hast du vorher gemacht? Warst du Schüler noch? Nein, seit mit 7. Klasse nicht mehr. Seit 7. Klasse nicht mehr? Nein. Ich haben sie rausgeschmissen. Aus der Schule? Mit einer Lüge. Wie? Mit einer Lüge haben sie mich rausgeschmissen. Mit einer Lüge? Ja. Dass ich Lehrer angemagert habe. Ja, ja. Dass ich rum erzählt habe, dass ich mit Lehrern im Bett war, mit allen Lehrern. Und das stimmt überhaupt nicht. Ja, habe ich Ärger gekriegt. Direkt habe ich wirklich vergessen, Schule. So, dann bist du da rausgeschmissen worden, auch aus der Schule. Wie hast du dein Leben gefristet, gestaltet, bis heute? Auf den Strich gehen. Ach, du bist Stricher? Ja, aber das will ich nicht so. Ich habe zu Eltern, da haben sie mich auf den Strich gebracht. Ich kann dich so schlecht akustisch verstehen, Kindern. Während du bei deinen Eltern gewohnt hast, bist du auch schon auf den Strich gegangen? Okay, ja. Wissen die das auch? Meine Eltern wissen das alle. Und wo lebst du jetzt im Moment? Bei einem Freund, so Kollege. Ja. Beim Kollegen bin ich jetzt. Und wie soll das jetzt weitergehen? Das weiß ich auch nicht. Ich will gerne von Hamm wegziehen. Wie soll das denn weitergehen jetzt mit dem Job, nenne ich das mal? Willst du weiter auf den Strich gehen? Ich muss. Du musst? Ja, sonst kriege ich Ärger mit Zuhältern. Also wenn ich keine Kohle nach Hause bringe, also zu diesen Leuten, ja, dann kriege ich Ärger. Also Kinder, ich finde, also nichts gegen Stricher und Prostituierte, weiß Gott nicht, aber ich finde schon, dass du gerade auch in deinem Alter irgendwie sehen sollst, dass du die Kurve noch kriegst und irgendwas lernst oder einen Schulabschluss machst. Irgendwas. Und ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke Dunajski, jetzt mal ein paar Worte redest. Vielleicht kann die dir ein paar Anlaufstellen sagen, für Leute, die in deiner Situation sind, denen man dort genau unter die Arme greift und hilft. Ja, sollen wir das mal machen? Dann bitte ich dich, jetzt aufzulegen, und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Ja, okay. Ja, okay. Okay, dann alles Gute. Tschüss. 1.29 Uhr und 45 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1:31 Uhr ist Radio 1 Live. Das ist WDR Fernsehen mit Domian. Telefon-Talkshow hier vom WDR. Und heute Nacht könnt ihr euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über was ihr reden wollt. Meine Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Camilla ist jetzt dran. Camilla, und sie ist 27 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Camilla, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Tja, mein Thema. Mein Mann hat versucht, mich zu erwürgen vor ungefähr 8 Tagen. Und ich komme damit einfach nicht klar. Wie lange bist du mit ihm verheiratet? 4 Jahre. Ist er irgendwann vorher schon mal gewalttätig gewesen? Zu dir? Ja, als ich schwanger wurde. Als du schwanger wurdest? Nach ein paar Monaten, ja, ja. Warum damals? Ich weiß es nicht, da hat sich einfach... Ich habe mich geändert durch die Schwangerschaft, ist klar. Ich glaube, jede Mutter, jede schwangere Frau ändert sich in der Schwangerschaft. Und er ist wohl damit nicht klargekommen. Und was hat er da gemacht? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er ist nicht mehr arbeiten gegangen. Ich musste zusehen, wie ich die Miete zahle, Lebensmittel und. Aber du sagst gerade auch, dass er damals gewalttätig gegen dich geworden ist? Ja, da war ich, glaube ich, im 4. Monat schwanger oder so. Und was hat er da gemacht? Ja, da er nicht mehr arbeiten ging und nur zu Hause rumsaß auf dem Sofa und ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr hatte, habe ich gesagt, Mensch, beweg mal deinen Hintern und tu was. Dann hatte ich 20 Mark, wollte die haben, sage ich, den Rest will ich haben. Mehr von den 20. Wenn er also nach Hause kam, sage ich, wo ist der Rest? Sage ich, wir haben nur das Geld. Naja, hin und her, dann hat er mir das Geld zugeschmissen. Die nannte Hure und so. Sage ich, okay, die Hure hast du aber geheiratet. Was hat er denn gemacht? Hat er dich geschlagen oder was? Der hat mit einem Aschenbecher nach mir geworfen. Das war damals. Jetzt, das war damals. Jetzt vor kurzem hat er dich versucht. Dann nach, bis vor einem Jahr, da hat es nochmal. Dann war vorbei. So, und jetzt hat er dich versucht zu würgen. Zu würgen oder zu erwürgen? Erwürgen. Erzähl mal, wie das war. Wir hatten einen Streit, weil der hat sich etwas geleistet, was wir uns gar nicht leisten können. Was denn? Ein Auto. Wir hatten zwar eins. Ja. Aber da war wohl der Meinung, er müsse sich noch eins holen, weil wohl seiner Wunsch mal gut genug war oder ihm nicht mal gefallen hat. Und ich bin ausgerastet, das klar, als er mir das gesagt hat. Weil ich weiß, wir können nicht. Ich habe ein Kind. Wir haben einen Haushalt. Und wie ist es dann eskaliert? Es ist eskaliert, da ich dann über eine Woche gar nicht mehr mit ihm gesprochen habe. Nur wenn er jetzt mit mir geredet hat, habe ich ihn geantwortet, ist klar. Ich habe gekocht, habe die Wohnung sauber gehalten, habe nicht mehr mit ihm geschlafen. Und dann gab es irgendwann diese richtige Zusammen. Ja, und er meint, ich hätte kein Recht dazu, mich aufzuregen. Wie dann ist er dir ganz einfach an die Gurgel gesprungen? Der fing erstmal an mit Ohrfeigen. Ich hatte den Kleinen auf dem Arm. Wie alt ist das Kind? 2,5. Da hat er dich geohrfeigt? Ja. Und dann? Und dann hat er mich auf den Boden geworfen. Und das Kind? Das Kind war auf dem Sofa. Das hast du vorher... Hat klar geschrien, vor Angst. Dann bin ich in die Küche. Und das Kind hatte Angst, ist klar. Erzähl mir mal, wie das mit dem Würgen war. Und dann, ja, bin ich gerade dabei. Und dann kam er in die Küche hinterhergerannt und fing an zu Schlampe, wenn dir das Kind Angst kriegt und so bringe ich dich um. Ja, und auf einmal hat er die Hand an der Gurgel. Und dann lag ich auf der Eckbank und er hatte immer noch die Hand an meinem Hals. Hat er fest zugedrückt? Und für einen Moment habe ich gedacht, es ist vorbei, ich sehe mein Kind nicht mehr. Dann hat er von dir abgelassen? Und zum Glück hat er losgelassen, ja. Wenn er noch eine Sekunde länger gedrückt hätte, wäre ich weg. Was hat er danach gemacht? Ist aus dem Zimmer gegangen? Nein, er meinte, ich solle doch mal meine Mutter anrufen. Habe ich nicht. Ich habe jemanden aus seiner Familie angerufen. Als er die Person sah, ist er noch mehr ausgerastet. Und hat ach, Camilla. Und auf jeden Fall bin ich dann weg. Zu seiner Familie. dann kam meine Mutter, hat mich abgeholt. Und wie immer musste ich dann wieder nach Hause. Also ist es alles so richtig im Argen bei euch? Aber es ist nicht nur das, es hängt alles zusammen. Das ganze Leben, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Was hält dich und verbindet dich denn noch mit diesem Mann? Ich weiß nicht, ob es noch Liebe ist, ich weiß es nicht. Ja, weil jeder normale Mensch, der das jetzt hört, wird natürlich denken, die Camilla muss sich von dem trennen. Die muss weg. Ich weiß, aber ich schaffe das einfach. Vor was hast du denn Angst? Ich habe mehr Angst als vorher. Vor was hast du Angst? Vor ihm? Vor ihm, ja. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch eine Liebe ist, die du da empfindest für ihn, wenn solche Dinge vorgefallen sind. Nein, ich meine jetzt nach dem, was jetzt passiert ist mit den Bürgen, ist es nicht mehr so wie früher. Ich habe dann nach 2-3 Tagen bin ich dann zu ihm auf die Seite gegangen im Bett, um zu sehen, was er sagt, was er tut, ob er sich entschuldigt oder nicht. Er dreht sich um, hat mich in den Arm genommen, sagt, es tut mir leid, und dann sage ich zu ihm, tu das bitte nie wieder. Weil ich habe wirklich Angst gekriegt. Was hat er da gesagt? Ich wollte mein Kind nicht mehr sehen. Was hat er da gesagt? Nichts. Er hat nur gesagt, reden wir nicht mehr drüber. Und hat mit mir geschlafen. Aber ich habe, das war nichts. Ich meine, es war nicht so wie früher. Da ist was kaputt gegangen. Und könntest du dir vorstellen, dass er sich darauf einlässt? Ich glaube nicht, aber ich frag dich trotzdem mal, dass er sich darauf einlassen würde, dass ihr zusammen zu einer Beratung geht, zu einer Eheberatung? Das habe ich mir heute auch überlegt. Also wenn du ich hatte mir auch schon früher überlegt mit einem Priester, den ich sehr gut kenne, und zwar mit ihm hinzusetzen, weil das ist nicht ein ganz normaler Priester, so ein katholischer, also ist ein ganz ausgeflippter, mit dem man reden kann. Kannst du dir vorstellen, dass er sich darauf einlässt, dein Mann? Das wollte er nicht. Siehst du? Aber ich meine, du kannst ihn ja vielleicht auch etwas unter Druck setzen, dass du sagst, du kannst so nicht leben, so nicht weiterleben. Das tue ich doch, aber ich krieg die Schuld. Wenn ich so ankomme, meint er, hast einen anderen. Aber irgendwann musst du eine Konsequenz ziehen. Du kannst ja nicht jetzt die nächsten 10 Jahre in so einer Situation leben. Das geht ja nicht. Nee, das will ich auch gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und dann musst du ihm androhen, dass du sagst, dann gehe ich halt. Wenn du nicht gemeinsam versuchst, mit uns wieder zurechtzubiegen mit einer dritten Person, dann gehe ich. Ich habe ihm schon die Koffer gepackt. Ich habe auch schon meine Sachen gepackt. Aber immer wieder kommt die Familie und bringt alles. Pass auf, Camilla, ich finde, du solltest dich, wenn du noch eingehendere Beratung haben möchtest, an ein Frauenhaus wenden. Mit Sicherheit gibt es in deiner Gegend auch eins. Ich bin hier in Köln. Natürlich, eine ganze Menge, ja. Das ist das Erste. Dann möchte ich aber auch, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch mal was redest. Ich muss auch zu sagen, es kommt alles hoch jetzt. Klar, ich glaube, ich bin misshandelt worden von meinem Opa. Ich bin mir nicht sicher, aber da kommt immer wieder was hoch. Wisst ihr, was da alles brodelt? Da muss jetzt was geschehen. Liebe Camilla, leg mal auf. Die Elke Dunajski, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an und dann redet ihr beide noch mal ein bisschen eingehend miteinander. Alles klar. Danke. Alles Gute und danke dir. Du musst irgendwas unternehmen und entscheiden. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss, Camilla. Tschüss. 19 Jahre alt, Sabine. Schönen guten Morgen. Ah, hallo Jürgen. Ja, Sabine. Über was unterhalten wir uns? Ja, du hattest am Donnerstag den Dave am Telefon und der war in Eschede dabei. Ja. Und wie ich das rausgehört habe, hat er seitdem sich total abgekapselt und abgeblockt, überhaupt mit irgendwem zu reden. Und da ich ja selber im Einsatz war. Ach, du warst Helferin? Ich war Helferin, ja. In Eschede? Ja. Was hast du, bei wem hast du, beim Roten Kreuz? Oder? Nein, technisches Hilfswerk. Technisches Hilfswerk, Ja, und da sind wir dann am vierten Tag so gesehen ausgerückt zu Aufräumarbeiten. Am vierten Tag? Du bist am vierten Tag hingekommen? Ja. Du hast also mit den Überlebenden bist du gar nicht mehr konfrontiert worden? Nein. Aber du bist mit schlimmen anderen Dingen wahrscheinlich konfrontiert worden. Also Gott sei Dank haben wir keine Toten gesehen, aber es hat schon gereicht, dass wir persönliche Sachen suchen mussten. Also den Sandberg abtragen etc. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Nach 4 Tagen, waren da noch Leute vermisst? Also am Freitag haben sie den letzten halben rausgeholt, soweit ich informiert bin. Den letzten halben? Ja. Zerstückelten Körper? Ja, soweit ich das mitgekriegt habe, war es wohl der letzte. Was war denn dann ganz konkret neben dem Suchen von persönlichen Gegenständen, was war deine Aufgabe? Also Aufräumarbeiten, Kabelschächte freilegen, abdecken, die Straße wieder freimachen. Und du konntest da durchaus ermessen, was für eine unglaubliche Katastrophe vorgefallen war. Auf jeden Fall. Also man hat ja auch noch die Waggons vorne gesehen mit dem Kran, dass die dass eine Brückenteil hochgehoben wurde. Nun gab es zahlreiche Beiträge im Fernsehen, auch über die psychische Situation der Helfer. Vor allen Dingen von den Helfern, die direkt konfrontiert worden waren am Anfang, in den ersten Stunden, mit dem schlimmsten Leid. Diese Menschen haben sehr schwer zu tragen. Ja, das stimmt. Mit den Eindrücken, die sie da zu verarbeiten hatten. Du bist jetzt nicht mit den ganzen krassen Dingen konfrontiert worden. Hast du trotzdem auch noch so eine Nachwirkung von dieser Zeit? Ja, irgendwie schon. Also es war für mich zumindest sehr wichtig, am nächsten Tag mit einer Freundin zu reden. Da haben wir auch 3 Stunden oder länger geredet. In der Woche darauf gab es auch eine Nachsorgung vom Seelsorger vor Ort. Wie lange hast du, wie viele Stunden insgesamt da gearbeitet? Also wir sind um 16 Uhr ungefähr ausgerückt, bis am nächsten Morgen ungefähr 10 Uhr oder so. Du machst das ehrenamtlich, ne? Ja. Kannst du sagen, so für dich und dein Leben, was diese Impressionen, Eindrücke, Impressionen bist du zu harmlos ausgedrückt, was diese Eindrücke mit dir und deinem Leben so gemacht haben? Also ich muss sagen, ich weiß mittlerweile, man ist nirgendwo sicher. Also das ist mir schon klar. Und die andere Sache ist, dass ich jetzt weiß, wozu überhaupt solche Organisationen gut sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Jungs, die am Anfang dabei waren, mein Lob, echt, was die durchgemacht so, haben. So wie man es im Fernsehen mitbekommen hat, haben die Hilfsorganisationen Großartiges geleistet, ne? Ja, auf jeden Fall. Also echt spitze. Ja, von Anfang an, ich glaube, es waren sehr schnell ganz viele Helfer da. Und die haben teilweise rund um die Uhr gearbeitet und richtig beeindruckende Arbeit geleistet. Du wurdest dann nochmal daran erinnert durch Dave, der in einem Waggon saß und mit dem Leben davongekommen ist, aber mit einem schweren psychischen Schock, der bis heute nachwirkt. Ja, das stimmt. Also da dachte ich mir, er muss reden. Geht nicht anders. Ich hoffe auch sehr, dass da was in die Gänge gekommen ist durch das Gespräch hier und durch unsere Sendung. Danke, dass du dich auch gemeldet hast. Ja. Und schön, dass du in einer solchen Hilfsorganisation arbeitest. Weil wir alle davon profitieren, wenn wir mal in eine Unglückssituation kommen. Ja, und was ich nochmal sagen wollte an Anwohner, wo halt Katastrophen passieren, die sind super hilfsbereit, stellen Getränke kalt und sowas. Also das motiviert echt. Also hast du bisher da gute Erfahrungen gemacht? Ja, auf jeden Fall. Alles Gute, Sabine. Was machst du, einfach, was machst du für einen Beruf so an sich? Also noch nicht. Ich fange im Sommer eine Ausbildung an. Als was? Im kaufmännischen Bereich vielleicht. Also was ganz anderes da. Aber ja, leider. Würdest du gerne im medizinischen Bereich arbeiten? Ja, Krankenschwester, aber das ist nichts geworden. Ja. Aber auf jeden Fall geht das ehrenamtlich dann weiter. Auf jeden Fall. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Sabine. Tschüss. Weiter mit Uwe. Und Uwe ist 30. Uwe war 30. Aber 30 ist hoffentlich auch noch... 26, Anja. Genau. Ja. Hi. Hi. Sehr merkwürdig, durch Fernsehen und durchs Telefon gleichzeitig. Ganz, stelle ich mir auch sehr komisch, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und... Ja, vor allem sehe ich das zum ersten Mal heute. Ich gucke dich also eigentlich nie. Wie? Ich schlafe eigentlich immer schon. Du siehst mich zum ersten Mal? Ja. Und du kommst beim ersten Mal durch? Ja, ich weiß auch nicht. Andere Menschen versuchen das 2 Jahre und sie schaffen das nicht. Nee, ich habe einmal angerufen. Du bist ein Glückspilz. Ja, eigentlich nicht, wenn du meine Geschichte hörst. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die ist witzig, aber ich erzähle dir jetzt einfach ja, bitte. Und zwar war ich über Ostern auf Sylt mit einer Freundin, übers Wochenende und wir sind halt abends schön weggegangen und so und dann waren wir irgendwie total spät nachts in der Kneipe. Ja, und dann war irgendwie da eine kleine Party im Gange und da hat so eine kleine Gruppe gefeiert und naja, da kam halt so ein Typ auf mich zu, der war total süß. Ich habe gedacht, Mann, was ist das denn für einer? Und hat uns gleich mit an den Tisch geholt und hat mit uns so ein bisschen mitgefeiert. Und wir haben halt da so ein bisschen rumgeflirtet und so, aber es war halt gar nichts. Ja, und dann war der Abend halt total lang und am nächsten Nachmittag haben wir den wieder getroffen und haben auch irgendwie den Nachmittag mit dem verbracht und war auch total süß und so. Und naja, und dann haben wir halt irgendwie überlegt, dass wir uns abends ja auch nochmal treffen könnten. Ja, und dann bin ich halt abends irgendwie nochmal rausgegangen, aber es war halt so voll und dann haben wir uns auch nicht wieder getroffen. Wir haben uns halt in keinem bestimmten Café verabredet oder so. Wie schade. Ja, total böse, ärgerlich. Ja, das ist ja eigentlich noch gar nicht das Witzige an der Geschichte. Nee, noch war es gar nicht lustig. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ja, und dann fahre ich halt nach Hause und sitze dann zu Hause. Und irgendwie samstags mache ich nachmittags den Fernseher an. Mache ich normalerweise auch nie. Völlig merkwürdig. So wie heute, ne? Ganz genau. Mhm. Ja, und dann lief dann nachmittags auf RTL dieses Top of the Pops. Kennst du doch wahrscheinlich. Ja, sag bitte nicht, dass das das Holger Speck kann. Ja, doch. Nein! Ja, wirklich. Und ich habe echt gedacht, ich kriege einen Schlaganfall, als ich ihn da gesehen habe. Bist du ganz sicher, dass er es war? Ja. Vielleicht war es jemand, der sehr ähnlich aussieht. Nein, der hat sich ja mit Holger auch vorgestellt. Ach, der hat sich mit Holger vorgestellt? Ja, sicher. Und ich saß da, ich habe echt gedacht, was ist das denn jetzt? Gibt's doch so gar nicht. Es ist ein Schnuckel, ne? Ja. Er ist wirklich sehr, sehr attraktiv. Ja, und das Schlimme ist halt, dass ich... Ich meine, okay, da hängen 1000 Teenies irgendwie wahrscheinlich ständig am Fernseher. Also. Und mit dir hat er gesprochen. Ja, super. Tausende von jungen Mädchen würden sich sehnen nach einer solchen Situation. Und du hast nicht zugepackt. Nein, ich ärgere mich schwarz. Anja. Ich ärgere mich echt schwarz. Ich weiß noch nicht mal, also ich weiß eigentlich ja gar nichts von dem irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich weiß überhaupt nichts von ihm. Ich sehe ihn manchmal im Fernsehen. Mhm. Nur halt die Situation war so witzig, nur dass ich halt durch Zufall irgendwie Fernsehen geguckt habe und dann dieser Typ irgendwie vor mir stand und ich dachte, das kann ja jetzt echt nicht sein. Und dann stand irgendwie Holger. Ich so, nein, das gibt's doch gar nicht. Du bist ja wirklich drauf. Da machst du einmal den Fernseher an und siehst dann den Jungen, den du getroffen hast und toll findest. Heute Nacht machst du einmal den Fernseher an, siehst du mir und kommst direkt durch. Wahnsinn. Ne? Dann kannst du ihm das erzählen. Wir wollen mal versuchen, das Glück noch zu steigern. Ja. Ich weiß ja, dass viele Leute aus der Branche meine Sendung hier nachts verfolgen. Ja. In den Hotels oder wenn sie nach Hause kommen. Ja. Vielleicht auch Holger Speck kann. Ja, das vielleicht. Und wenn er sich an dich erinnert, Holger, wenn du dich an dieses nette Mädchen, an die Anja erinnerst, auf Sylt, ne, war das? Ja, genau. Wir haben uns im Odin getroffen. Im Odin. Auf dem Weg zum Klo. Holger, du wirst dich erinnern. Dann melde dich doch bitte hier bei uns bei 1 Live im WDR. Und wir würden euch sehr gerne verkuppeln. Ja, ich finde ich auch nicht schlecht. Und wenn diese Verkupplung gelungen ist, dann werden wir Holger Speckern und dich mal hier in die Sendung einladen und werde ich euch hier präsentieren. Ja, kein Problem. Ja, gut. Du bist frei, ne? Du hast keinen Freund. Nö. Nö. Schade aber auch, ne? Du bist so ein aufgewecktes, junges Mädchen. Naja. Also naja. Aber ein Glückspilz. Ja, das fand ich ja jetzt witzig. Also wenn der Holger sich hier meldet, dürfen wir ihm deine Telefonnummer geben? Natürlich. Ja. Alles klar. Okay, wir harren der Dinge. Ja, gut. Tschüss, Anja. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt kriege ich keinen Trenner hin. Mike, 21 Jahre, ist dran. Hallo. Ja. Mike, was ist dein Thema? Mike ist nicht mehr dran. Nehmt ihr mir den bitte raus? Jetzt haben wir ein technisches Problem. Sagen wir mal wieder ein Computerproblem. Ich höre gerade, dass unser Computer abgestürzt ist. Das ist immer besonders schön in dieser Sendung, wo es nur um Anrufer geht, die in dem Computer gespeichert sind. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein bisschen Musikpause und harren der Dinge, auch in diesem Fall, die da geschehen. Vielleicht ruft Holger ja an und dann plaudere ich mit Holger. Mal sehen. Also wir versuchen das nochmal. Jetzt ist Mark dran. Ja, stimmt das? Moin. Hey, wie schön, du bist 16 Jahre, Mark. Ich bin 16 Jahre alt. Ja. Ich war auch schon mal da. Wo da? Oh, ja, bei dir in der Sendung. Ehrlich? Sag mal kurz, ich mache mir eben den Fernseher auf. Ja, bitte. Als Profi musst du das auch können und wissen, dass... Jetzt gibt's auch noch Musik im Hintergrund. Hä? So. Du hast den Fernseher ausgemacht und ich höre Musik. Wie ist das zu erklären? Ja, das war der Computer. Achso, okay. Um was geht's denn? Es geht um Selbstgespräche. Da, wo ich das gerade gehört habe, da habe ich mir gesagt, das musst du doch auch mal. Also Selbstgespräche, machen. Als du das von der blinden Dabel gehört hast, oder wie? Ja, genau. Hm. Nur das ist bei mir ein bisschen anders. Ich unterhalte mich nicht im Kopf, sondern mit den Füßen. Achso. Und das ist nicht immer, sondern nur, wenn ich... irgendwie ein Problem habe oder mir über was klar werden muss, wo man nicht mit anderen Leuten so direkt oder gerne drüber sprechen kann. Mhm. Darf ich dich ganz indiskret fragen, ob du im Moment ein Problem hast? Also ein Lebensproblem? Nein, also jetzt nicht so... Wie schade. Ja doch, kleine hat man ja immer. Ja. Also jetzt zur Zeit ist... ja, also meine Eltern sind geschieden. Okay, und du hast es gerne was Nein, ich will nur wissen, ob da was anliegt. Dann würde ich nämlich gerne jetzt dich mal bitten, sprich doch mal mit dir selbst. Oh, nee. Also das habe ich gerade auch schon gesagt. Wenn das geht nicht. Nein, also wenn das irgendjemand mal mithören würde oder so. Würdest dich unglaublich schämen. Ja. Wo redest du denn mit dir selbst? In der Küche, im Badezimmer? Nein, ich habe ein eigenes Zimmer und da halt immer so, oder auch manchmal, wenn ich... von der Party irgendwie wiederkomme und nach Hause laufe des Abends. Mhm. Ja, und da mache ich das dann halt manchmal und abends in der Stadt, wenn man so um die Ecke geht, unterhält man sich da halt gerade und dann... Und richtig laut machst du das auch? Ja, also praktisch so, als würde da noch jemand neben mir stehen. Das ist dann immer, was weiß ich, der beste Freund oder so. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgend so ein Durchgeknallter bin, der den da wirklich sieht, sondern ich stelle es mir einfach nur vor. Mhm. Und du stellst dir dann vor, dass ein Gegenüber quasi den Widerpart spielt, also die Gegenrede. Ja, genau. Mhm. Und das ist jetzt halt so, wenn man sich so unterhält mit Personen, dann kommen da ja halt auch Einwände und sowas und man kann seine Gedankengänge gar nicht ausführen. Mhm. Ja, da halt schon, da redet einem ja keiner mal dazwischen. Also ich höre so kann man sich halt leichter... Ja. Über Sachen klar werden und das auch mal objektiver sehen. Also du unterhältst dich lieber mit dir selbst als mit einem Freund? In bestimmten Sachen schon. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas nicht so besonders ausführen will oder was andere Leute halt nichts angeht, aber man da trotzdem nicht mit fertig wird, dann... Aber du hörst natürlich dann nie eine wirklich kritische Stimme, ne? Weil du bist es ja immer selbst. Ja, klar. Das mache ich ja auch nicht in dem Sinne, dass ich da jetzt drauf höre, was irgend so ein imaginärer Freund mir da jetzt ins Wort flüstert, sondern es ist halt einfach nur, dass ich mir selbst über meine eigenen Gedanken drüber klar werde und das vielleicht viel leichter ist, objektiver zu sein. Vielleicht gar nicht so ein, ob das objektiv ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber vielleicht gar nicht so ein schlechter Zug, um überhaupt mit Problemen zu Rande zu kommen. Manche schreiben Tagebuch, oder schreiben es auf, du redest halt mit dir selbst. Ja, sowas ist das halt. Ist es dann auch okay. Mhm. Hast du das schon mal jemandem erzählt? Deinen Kumpels oder? Nö. Nee. Nö. Würdest du dich ein bisschen verschämen? Ja, nein, die könnten es ruhig wissen, nur halt um alles in der Welt nie mithören. Nie mithören. Wir sollten ja vielleicht mal heimlich ein Mikrofon aufbauen in deinem Kinderzimmer. Ja. Und dann würde ich das gerne, hier mal vorführen. Ja. Das wäre ein Spaß. Ja, das wäre ein Spaß, das klar. Das wäre ein Spaß. Da wird der Marc dann nochmal aus dem Fenster springen. Aber das wollen wir ja nicht. Ja, nein. Also, Marc, ich danke dir, dass du uns das Geheimnis verraten hast. Dein Geheimnis. Ja, ist ja kein Geheimnis. Na, so eine Kleinigkeit halt. Ja. Alles Gute. Jo, ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Katrin und die ist 30 Jahre. Katrin? Ach, ihr Lieben. Katrin, hallo? Katrin ist nicht am Telefon. Früher, als wir keinen Computer hatten, funktionierten diese Art von Sendungen immer wunderbar. Es gab nie Pannen. Ah, da ist jemand. Katrin? Ja, ich bin da. Ja, wie schön, ich höre dich. Ja, ich höre dich auch. Toll. Was ist dein Thema? Ja, Dreiecksbeziehung, Domian. Dreiecksbeziehungen. Ja. Ich kenne fast niemanden, der in keiner Dreiecksbeziehung irgendwo hängt. Alle Leute haben irgendwie Dreiecksbeziehungen. Aber erzähl mir von deiner. Ja, und zwar habe ich seit 6 Jahren einen Freund. Mhm. Und ich bin seit 5 Jahren auf einer Arbeit, also wo ich jetzt arbeiten tue. Mhm. Und da habe ich eine Arbeitskollegin und in die habe ich mich verliebt. Ach, eine lesbische Komponente auch noch. Zum ersten Mal in eine Frau? Zum ersten Mal, ja. Was hast du denn verliebt? Nur so verguckt oder habt ihr schon eine geheime Affäre miteinander? Wir haben schon eine Affäre miteinander. Und dein Freund weiß das nicht? Nein, mein Freund weiß nichts, aber der kennt meine Freundin. Mhm. Zwar haben die schon gemeinsam miteinander früher gearbeitet. Mhm. Und er denkt halt, dass sie eine Lesbische ist. Mhm. Ist sie auch? Ja, sie hat mit mir ist er das eingegangen und sie sagt aber zu mir, ich wäre ihre erste Freundin. Wie verstehe ich? In einer sexuellen Beziehung wäre ich die erste Frau für sie. Ach so. Sagt sie zu mir. Ja, aber dein Freund denkt, dass ihr einfach nur gute Freundinnen seid. Ja. Obwohl er davon ausgeht, dass sie eine Lesbe ist. Ja, aber er ahnt das, dass ich mit ihr ein Verhältnis habe. aber ich streite das bei meinem Freund immer ab. Also wer weiß das denn noch, außer euch beiden jetzt, dass ihr miteinander was habt? Niemand. Niemand? Nein. Und wie lebt? Lebst du mit deinem Freund eigentlich zusammen? Ich lebe mit meinem Freund seit 6 Jahren zusammen, ja. Und, in einer Wohnung. In einer Wohnung, das wollte ich nochmal wissen. Und wie praktiziert ihr das denn dann? Das ist doch sehr schwierig, wenn man dann so eine geheime Beziehung nebenher hat. Ja, das stimmt. Und zwar habe ich mich jetzt mit meiner Freundin die letzte Zeit sehr, sehr oft gesehen. Mhm. Und das hat er halt auch mitgekriegt, dass ich für ihn fast keine Zeit habe. Mhm. Und jetzt hat er halt mich von Ultimatum gestellt und hat gesagt, also entweder ich oder sie. Mhm. Und ich wollte aber, weil ich jetzt weiter niemanden mit Kontakt habe mit Leuten, wollte ich sie auch nicht verlieren wollen. Mhm. Und wen liebst du denn mehr? Ich liebe beide, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mit den einen gerne zusammen und bin mit der anderen gerne zusammen. Schläfst du mit deinem Freund auch noch? Ich schlafe auch mit meinem Freund, ja. Auch gerne? Ja. Und du schläfst auch gerne mit deiner Freundin? Ja, ja. Mhm. Das ist aber eine schwierige Situation. Ja, das stimmt. Und du könntest gar nicht sagen, der oder die ist mir lieber. Das ist gar nicht möglich. Nee, ich bin wirklich mit meinem Freund sehr gerne zusammen und ich bin auch mit meiner Freundin sehr gerne zusammen. Nur auf Dauer geht das nicht. Ist ja, klar, genau, ne? So ist das. Nur so. Das ist mein Problem. Mhm. Auf Dauer wirst du dich von einer Person, zumindest was die Liebes- und erotische Ebene betrifft, trennen müssen. Hm. Ja. Zumal dein Mann, du begehst ja auch Betrug an deinem Mann, an deinem Freund. Ja, ich weiß. Ne? Ich weiß, ich fühle mich dabei auch gar nicht gut. Mhm. Wieso kommt das denn, dass du dann kaum Zeit für ihn hast? Dann muss es dir ja doch wichtiger sein, mit ihr zusammen zu sein, als denn mit ihm. Ja, weil ich mit ihr so sehr viel unternehmen kann. Das kannst du mit ihm nicht so? Nee. Er ist mehr ein Stubenhocker. Mhm. Hast du schon mal so durchgespielt, dich vielleicht ganz von ihm zu trennen? Ja, habe ich auch. Mit ihr zusammenzuleben? Ja. Und was für ein Gefühl macht das in dir? Ja, meine Freundin sagt mir dann, sie will auf keinen Fall mit mir dann zusammenziehen. Mhm. Sie will erst mal dann so mit mir leben, also sie in ihrer Wohnung, ich in meiner Wohnung. Das könnte man ja auch so machen. Man muss ja nicht gleich dann zusammenziehen. Ja, ja, stimmt. Könntest du dir denn vorstellen, dass du mit deinem Freund zumindest irgendwann nochmal eine freundschaftliche Ebene bekommen könntest? Ja, also er hat mir gesagt, wenn das mal auseinandergehen sollte mit uns, dann wollen wir uns freundschaftlich trennen. Das hat er schon von sich aus gesagt? Ja, das hat er von sich auch schon gesagt. Ja. Höre ich will dir das nicht einreden, aber höre ich denn nicht doch irgendwie raus, dass du dich mehr zu der Frau hingezogen fühlst als zu deinem Freund? Ja, das ist richtig. Ja, ne? Ja. Ja. Und das wäre vielleicht kein schlechtes Lebenskonzept, mit der Frau zusammen zu sein und mit deinem Freund einfach nur gut befreundet zu sein. Ja. Das wäre für dich erleichternd, du hättest kein schlechtes Gewissen mehr und du könntest frei leben. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Katja, ich finde, du musst das deinem Freund sagen. Das musst du jetzt endlich tun und dann wird sich eh zeigen. Vielleicht reagiert er ja sogar von sich aus und sagt, nee, komm, dann lassen wir es halt sein und wir versuchen eine andere Ebene zu finden. Mhm. Du musst es ihm sagen. Okay. Alles Gute. Alles klar. Und tschüss. Domian, ich wünsche dir auch alles Gute und an dein Team. Danke, ich gebe es weiter. Tschüss, Katrin. Ja, tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, trotz einiger kleiner technischer Pannen haben wir es ja doch noch gut über die Bühne gebracht. In der Technik herzlichen Dank deshalb an Leo Scholten, den Kollegen in der Technik. Morgen heißt unser Thema Enttäuschung. Ich möchte mit Menschen reden, die sehr enttäuscht worden sind oder vielleicht sogar im Moment sehr enttäuscht sind, weswegen auch immer. Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen und um 1 Uhr geht es hier los. Erreichbar unter der bekannten Nummer 0800 5678 110. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns.